Time is X-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nein. Ordnung ohne Herrschaft? Aber claro, ihr hört Radio A auf dem Querfunk unter 104,8 MHz jeden zweiten Sonntag im Monat zwischen 18 und 20 Uhr. Ja, wunderschönen guten Abend. Heute haben wir den 10.2. Wenn das nicht der Fall ist, dann hört ihr eine Wiederholung. Auch heute haben wir verschiedene Themen wieder am Start. Genau, wir haben regionales Thema. Da werden wir über die Gelbwesten ein bisschen reden. Dann haben wir in eigener Sache. Da haben wir ein... Lesen wir vor aus der solidarischen Perspektiven-Broschüre und dann werden wir nochmal ein regionales Thema haben und da wird es über überregionales Thema haben und da wird es über die Zapatista-Interview geben. Die Zapas-Interview und. Also ein genau. Interview mit zwei Menschen, die in Chiapas waren, genau, und da mehrere oder ein, zwei, drei Gemeinden besucht haben. Genau, dann ist uns wichtig, da werde ich ein bisschen was über die Mobildatenabfrage erzählen. Genau, und sonst wird es auch viel Musik geben. Ja, von mir ebenfalls einen guten Abend. Genau, wir wollten ja, womit fangen wir an? Und zwar genau, wir wollten mit dem regionalen Thema anfangen. Jetzt muss ich es nur, blub, blub, blub. Also, erstmal Musik. La patria vencerá.

da wir halt den Verdacht hatten, dass das eher wieder eine rechte Demonstration in Karlsruhe wird, haben wir uns mal was Neues überlegt. Wie du schon irgendwie angesprochen hast, sind wir dahin. Also wir haben keine Gegendemo, keine Gegenkundgebung gemacht und haben nicht gepöbelt, sondern haben versucht, eigene Inhalte da reinzutragen. Ja, und nachdem wir kurz irgendwie schon losgelaufen sind, wurde dann auch der eigentliche Charakter relativ deutlich. Genau. Aber so, wir hatten gestern auch, um den frischen Eindruck am Leben zu erhalten, haben wir gestern schon mit einem Genossen, also habe ich gestern schon mit einem Genossen direkt danach gesprochen. Vielleicht spielen wir euch das ab und danach schauen wir mal, wie viel Zeit wir noch haben. Genau, viel Spaß. In Bewegung, sonst wäre ich so hasste und ich habe uns da beteiligt, stattgefunden, die aber relativ klein war. Und heute war eine Kundgebung und Demo. Wir haben uns da beteiligt. Aber da ihr mich in dieser Sendung öfters hören werdet, kannst du vielleicht so ein bisschen sowas über die Hintergründe von den Gelbwesten Karlsruhe erzählen und wieso wir dort interveniert haben? Ja, genau. Wie wir davon mitgekriegt haben, dass diese Demonstration stattfinden soll, haben wir uns das ein bisschen genauer angeguckt, wer dahinter steckt, weil wir der Meinung waren, dass viele sozialpolitische Themen, die dort angesprochen werden, absolut unterstützenswert sind. Wir haben aber relativ schnell festgestellt, dass sowohl von Seiten des Anmelders als auch von dem Umfeld ganz klare Kontakte in die rechtspopulistische und auch allgemein die rechte Szene bestehen. So gab es Versuche zur Kontaktaufnahme mit Thomas Rettich, der in Karlsruhe schon Pegida-Demos organisiert hat, oder auch zu Marco Kurz, der in Kandel seit einiger Zeit rassistische Aufmärsche organisiert. Und wir haben uns überlegt, wie damit umzugehen. Aufgrund von den sozialpolitischen Themen haben wir uns dagegen entschieden, einfach nur eine Gegendemo zu machen. Vor allem, weil die Argumentation ständig geführt wird, dass irgendwelche Linken die Gesellschaft spalten würden und ähnliches. Es wurde dann auch ein anarchistischer Aufruf anonym verbreitet, dem wir uns angeschlossen haben, dorthin zu gehen und den Rechten eben diese sozialpolitischen Themen nicht zu überlassen. Als wir dorthin gekommen sind, haben wir gemerkt, dass, wie schon erwartet, zwar viele Leute aus dem rechten Spektrum da waren, aber auch einige Leute, die ja unserer Meinung nach erstmal keinem klaren Spektrum zuzuordnen sind. Wir haben dann versucht, mit transparenten Fahnen und Flyern die Außenwirkung einfach zu bestimmen und auch die Auseinandersetzung mit Demonstrationsteilnehmern und Teilnehmerinnen zu führen, was auch ganz gut funktioniert hat. Die Demo ist dann losgelaufen und ungefähr so 40, 50 Leute haben angefangen, ja, linke und antikapitalistische Parolen zu rufen oder auch Parolen, die zur Solidarität mit Geflüchteten aufrufen. Das hat viele Demonstrationsteilnehmerinnen erstmal irritiert und verärgert und offensichtlich auch den Anmelder, so dass wir nach kurzer Zeit von der Polizei aus der Demonstration ausgeschlossen wurden. Und dann hat sich auch ganz gut offenbart, was eigentlich hinter dem Ganzen steckt, indem die Demonstration mit ganz klaren rechten Parolen wie frei, sozial und national weitergelaufen ist. Insgesamt, glaube ich, war die Aktion sehr erfolgreich. Wir konnten das Außenbild auf der Startkundgebung definitiv bestimmen. Wir waren die Einzigen, die Flyer verteilt haben. Die Presse war groß vertreten und hat das alles mitgekriegt und auch den Ausschluss mitgekriegt. Ja, und ich denke, Wir haben es auf jeden Fall geschafft, denen nicht die sozialpolitischen Themen zu überlassen und haben es auch hingekriegt, aufzuzeigen, welche politische Schlagrichtung hinter dem Ganzen steckt. Ich meine, vielleicht ergänzend kann ich ja noch sagen, da wird ja die Linke spaltet. Wir haben gesehen, wer hier spaltet, also da jetzt ganz praktisch auf der Demo, aber auch die Forderung oder wo das Feindbild gesehen wird, wird gespalten, und zwar genau die Menschen überall auf der Welt, die alle unter einem menschenunwürdigen Ökonomie leben müssen. Wie sagt man da? Wie kann man das sagen? Die werden vereinzelt, also es geht nur wir Deutsche, die Menschen in Afrika, so, und das ist die eigentliche Spaltung, dass eigentlich die Leute, die alle drunter zu leiden haben, Lohnabhängige überall auf der Welt, da findet die Spaltung statt, weil es dann geht, der deutsche Arbeiter oder die deutsche Arbeiterin gegen ArbeiterInnen irgendwo anders auf der Welt, die sogar von unseren relativ gesehenen Privilegien irgendwie darunter leiden müssen. Also da sehe ich eher die Spaltung, wie rechte Gedanken probieren, aus solchen Protesten zu rauszuhalten. Ja, zu entfernen, ja, wie auch immer. Genau, die Organisatorinnen reden gerne von wir hier unten gegen die da oben, womit sie eigentlich ein ganz klares Klassenbild darstellen erstmal. Im Endeffekt vertreten sie das inhaltlich aber überhaupt nicht, weil sie in erster Linie von einer Volksgemeinschaft ausgehen, die nicht gespalten werden darf, und damit die Schuldigen dieses ökonomischen Systems nicht an dem System an sich ausmachen, sondern eben weiter nach unten und nach rechts und links treten und damit eigentlich überhaupt kein Problem mit dem System, das eigentlich die Ursache ist, haben, sondern reine nationalistische und rassistische Positionen vertreten. So, das sind so unsere ersten Eindrücke im Voraus aufgenommen. Wir werden im Laufe der Sendung bestimmt noch unsere eigenen Sichtweisen zu den Protesten und zu sozialen Themen kundtun. Aber ich danke dir erstmal für den ersten Eindruck. Ja, nach der Aktion waren wir natürlich gespannt, wie es denn so in den Medien ankommt und was die lokale lokale Presse irgendwie dazu äußert und wie sie das Ganze wahrgenommen haben. Ich habe mich da jetzt noch nicht so genau eingelesen, aber du hast da schon einige angeguckt und wir haben auch, glaube ich, selber eine geschrieben, ne? Genau, also wir haben selber gestern schon eine Pressemitteilung rumgeschickt zu der Aktion. Die findet ihr unter lka.tumblr.com. Genau, und so allgemein in der Presse, also natürlich die schnellsten waren KA News und die BNN. Und der SWR, ich glaube aber, dass der BNN von SWR abgeschrieben hat, also ist, glaube ich, der gleiche Text, wenn ich das jetzt nicht verwechsle. Ich will da niemandem was unterstellen. Vielleicht als erstes das Interessanteste, wenn man sich die Artikel so durchliest, die lesen sich sehr harmlos. Und ja, da wollen einfach nur neutrale Leute irgendwie demonstrieren und die werden irgendwie von linken und rechten Gruppierungen probiert zu vereinnahmen. Ich meine, wir haben ja schon probiert, rauszustellen, wie da das Umfeld um den Demo-Anmelder von den Gelbwesten, wie die so drauf sind. Und zumindest bei der BNN ist dann in einem Online-Artikel noch ein kleines Video mit angehängt. Wenn man sich das anschaut, hört mal ganz genau hin. Also da muss man nicht Experte sein, was so Nazis, Rechtsextreme angeht. Also man hört durchgehend einfach nur offene Nazi-Parolen, auch sowas wie, ich weiß es gar nicht mehr genau, die Festung Europa verstärken, Merkel muss weg, also so klassische Geschichten. Also, wir sind das Volk war auch dabei, ja, wir sehr sind gruselig. Das Volk, genau, ja, sehr, sehr gruselig, also für uns besonders gruselig. Ich meine, steht natürlich in einem anderen Kontext so, für 89, die DDR-Opposition, klar, aber ich denke, das sollte sich auch schon rumgesprochen haben, dass wir sind das Volk häufig eigentlich nur auf rechten, rechtspopulistischen, rechtsextremen, wie auch immer man das nennen will, Demonstrationen gerufen wird, dass dieser Ausspruch, diese Parole einfach verbrannt ist dadurch. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, wie wir den Begriff Volk definieren oder wie wir den sehen. Genau, und wenn wir dann diese Online-Artikel sehen, hört sich das alles ziemlich harmlos an. Auch im Vorfeld der Demonstration wurde dem Anmelder großen Raum gegeben, sich als friedlichen, neutralen Menschen darzustellen, der ja einfach nur gegen Missstände angehen will. Nur wenn man sich da mit der Person, wie gesagt, und seinem Umfeld ein bisschen mehr beschäftigt, zeigt sich auch, in welche Richtung die ganze Geschichte geht. Es gibt auch Leute, die da in den internen Facebook-Gruppen mit drin sind und was da halt nicht öffentlich gemacht wurde und war ein Flyer, der erstellt wurde von den Gelbwesten Karlsruhe, wovon nur die Vorderseite veröffentlicht wurde und auf der Rückseite bei den Forderungen steht zum Beispiel auch sowas wie mehr Abschiebung. Ja, zu unseren Pressemitteilungen, müsst du vielleicht nochmal kurz sagen, auf wo man den findet? Ja, genau, unsere Pressemitteilung, wiederhole ich nochmal, findest du oder findet ihr auf lka.tumblr.com. Genau, damit kommen wir zum Ende mit dem Regionalen, oder? Genau, also wir könnten da wahrscheinlich noch mehr drüber erzählen und auch inhaltlich mehr in die Tiefe gehen, aber wir sind mal wieder vollgepackt mit tollen Sachen für euch, die wir euch nicht vorenthalten wollen, deswegen leider nur so kurz. Genau, dann kommt, glaube ich, Musik. Musik. Ah, genau, wo das wollte ich auch relativ aktuell, da hätten wir auch eine Sendung dazu machen können oder einen Beitrag. Es gab ja gerade auch ein Urteil zum Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche, also es geht da um die Paragraphen 218 und Paragraph 219a. Habt ihr bestimmt schon in Nachrichten gehört, dass es gibt eine Rechtssicherheit sozusagen, jetzt inwieweit Ärztinnen und Ärzte darüber informieren dürfen. Im Endeffekt hat an der ganzen Geschichte nichts verändert. Im Endeffekt gibt es jetzt sogar eine Liste, wo alle Ärztinnen und Ärzte eingetragen sind, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Sie dürfen trotzdem nur nicht informieren. Sie dürfen nur informieren, dass sie das tun, also in der Liste. Und diese Liste ist öffentlich. Das werden wieder irgendwelche sogenannten LebensschützerInnen nutzen, um natürlich genau diese Ärzte und Ärztinnen anzuzeigen. Also im Endeffekt glaube ich, beziehungsweise wir, dass durch diese gesetzliche Festlegung jetzt eigentlich eher kontraproduktive Signale gesendet werden. Und deswegen möchte ich dazu ein Lied spielen von Nina Hagen, ein ziemlich, ziemlich altes Lied. Also im Vornherein, ich habe nichts gegen Kinderkriegen, aber ich finde es ziemlich cool, cooles Lied, aus den 80ern, glaube ich. Da sah es auch nochmal ein Stückchen anders aus bei der Geschichte. Ja, ganz kurz, die Liste gab es teilweise schon, bloß ist die schon lange nicht mehr aktuell. Also manche praktizieren gar nicht mehr. Ja, ja, und wie gesagt, stellt sich die Frage, ob die Gefahren von Schwangerschaftsabbrüchen, also Schwangerschaftsabbrüche werden so oder so vorgenommen, ob es verboten ist oder nicht. Ich halte es für eine Gefahr, die Menschen nicht darüber zu informieren, welche Methoden es gibt. Ich halte es für fahrlässig, nicht über, also wissenschaftlich über die Gefahren aufzuklären von irgendwelchen religiösen, fundamentalistischen, rückwärtsgewandten Gruppen, die dann, ja, keine Ahnung. Ich glaube, brauchen wir nicht weiter eingehen. Hört euch das Lied an und dann gehen es weiter. Marlene hatte andere Pläne.

Viel ist in den letzten 7 Jahren geschehen. Gruppen sind hinzugekommen, aber mehr haben sich auch wieder aufgelöst. Wir haben uns gestritten über theoretische und strategische Fragen, aber auch gemeinsam Projekte gestemmt und schöne Momente erlebt. Was bleibt, ist aber die durchaus bittere Einsicht, dass es der Anarchismus auch im Südwesten noch nicht von einer kleinen Jugendsubkultur hin zu einer wirklichen Bewegung gebracht hat, trotz unseren Bemühungen in dieser Hinsicht. Gleichzeitig gilt es anzuerkennen, dass mit den Gruppen des A-Netzes Südwest seit mehr als 7 Jahren eine stabile anarchistische Struktur im Südwesten existiert. Die meisten Gruppen davon sind kontinuierlich seit mehr als 8 Jahren auf lokaler Ebene aktiv. Mit dieser Broschüre wollen wir auch andere Libertäre und Anarchistinnen dazu ermuntern, sich zu organisieren. Denn nur gemeinsam können wir unserem Ziel, eine solidarische, respektvolle, gewalt- und herrschaftsfreie Gesellschaft aufzubauen, wenigstens ein Stück weit näher kommen. Dieser Text wurde 2017 als Vortrag auf der 4. anarchistischen Buchmesse in Mannheim vor überregionalem Publikum vorgestellt. Teil 1. Überblick und Rückschau. Was ist das A-Netz Südwest? Das anarchistische Netzwerk Südwest in der Föderation deutschsprachiger Anarchistinnen FDA besteht aus verschiedenen libertären bzw. anarchistischen Gruppen und Einzelpersonen aus dem südwestlichen Teil des deutschsprachigen Raumes. Zu Beginn waren darin auch Gruppen aus dem schweizerischen Winterthur und aus dem französischen Straßburg organisiert. Monatlich kamen einzelne Vertreterinnen der Gruppen, die Delegierten, zu den Treffen nach Karlsruhe als räumliche Mitte, tauschten sich aus, diskutierten miteinander und planten gemeinsame Aktionen. Inzwischen hat sich der Rhythmus geändert. Wir treffen uns nur noch alle 3 Monate, nehmen uns dafür aber den ganzen Tag Zeit. Die Treffen finden rotierend in den verschiedenen Städten des A-Netz Südwest statt. So lernen wir die Räumlichkeiten der verschiedenen Gruppen kennen und schaffen allen Gruppenmitgliedern der jeweils ausrichtenden Städtegruppe die Möglichkeit, an den Treffen teilzunehmen. Zwischen den Treffen tauschen wir uns in einem Online-Forum und auf gemeinsamen Veranstaltungen aus. Wir verstehen uns als pluralistisches und föderales Netzwerk, in dem wir trotz unterschiedlichsten Strömungen des Anarchismus miteinander aktiv werden. Wir wollen gemeinsam dem Ziel einer solidarischen, respektvollen, gewalt- und herrschaftsfreien Gesellschaft näher kommen. Wir lernen, unsere Kräfte zu bündeln, uns zu organisieren und Unterschiede im Denken und Handeln auszuhalten, ohne die anderen auf Linie zu bringen. Die einzelnen Gruppen bleiben in ihren Entscheidungen und Aktionen autonom. Das heißt, jede Gruppe kann Aktionen ohne Zustimmung des A-Netzes durchführen. Bei den Treffen werden Entscheidungen nur nach Rücksprache der Gruppen und nach Möglichkeit im Konsens getroffen. Konsens bedeutet, dass alle Beteiligten mit der Entscheidung einverstanden sind, nicht unbedingt begeistert zustimmen, aber damit leben können. Solange es keinen Konsens gibt, muss weiter diskutiert und nach Lösungen der kritischen Punkte gesucht werden. Dieses Verfahren braucht zwar mehr Zeit, hat aber den Vorteil, dass nicht eine Mehrheitsgruppe die Bedürfnisse einer Minderheit übergeht. Konsensentscheidungen scheinen zudem langlebiger zu sein. Das A-Netz ist Teil einer föderalen Struktur. Ganz zu Beginn stehen die Einzelpersonen, die sich in den lokalen Gruppen zusammenschließen. Diese Gruppen organisieren sich in einer regionalen Vernetzung, in diesem Fall dem A-Netz Südwest. Diese Vernetzung versteht sich selbst als sogenannte Regionalföderation eines noch größeren Zusammenschlusses, der Föderation deutschsprachiger Anarchistinnen, kurz der FDA. Die FDA selbst sendet Delegierte zu den regelmäßig stattfindenden Treffen der IFA, also der Internationale der Anarchistischen Föderationen. Hier kommen anarchistische Gruppen aus fast der ganzen Welt zusammen. Die Organisierung geht von unten nach oben. Ideen für gemeinsame Aktionen kommen aus den Gruppen und werden nicht von übergeordneten Instanzen aufgedrückt.

Mais on se laisse pas diviser, notre lutte est la même. On vit la diversité, on emmerde les Le Pen. Quand ça devient chaud, c'est les nôtres qui nous soutiennent. Donc malgré tout, on fera toujours partie de la scène. Il bat à gauche, mon cœur bat toujours à gauche. Pour toujours, pour toujours. Il bat à gauche, mon cœur bat à gauche. C'est ça. Et partisana, et partisano. Mon cœur battra toujours à gauche. Il bat à gauche, mon cœur bat à gauche. Das war Suki mit Links außen. Teil 2. Grundlegende Standpunkte des A-Netzes, Möglichkeiten und Herausforderungen. Wir begreifen unsere politische Arbeit als stetigen Prozess. Deshalb üben wir nicht nur Kritik an den herrschenden Verhältnissen, in denen wir uns wiederfinden, sondern ebenso an uns und unserer politischen Praxis, da wir ebenfalls Teil dieser Gesellschaft sind, auch wenn das ungewollt sein sollte. Hier liegt der Schwerpunkt dieses zweiten Teils in der Analyse und Reflexion unserer politischen Praxis als organisierte Anarchistinnen. Denn wenn wir Herrschaft ablehnen, tun wir dies auch hinsichtlich des Aufbaus unserer Organisationen und unseres Verhaltens miteinander. Das Ziel von Teil 2 ist dabei nicht, dass wir uns in ein möglichst schönes, besonders gelungenes Licht drücken. Das wäre ein verzerrtes Bild unserer Realität. Stattdessen wollen wir euch eine aufrichtige Auseinandersetzung mit unserer politischen Arbeit hinsichtlich der Vernetzungsarbeit bieten, mit all den Möglichkeiten und Herausforderungen, die wir seit der Entstehungsphase des A-Netz Südwest durchlebt haben. Wir werden im Folgenden das A-Netz hinsichtlich der Umsetzung folgender wichtiger Bestandteile betrachten. Pluralismus und Vielfalt, Vernetzung von kleinen Einheiten, Entscheidungsfindung und Vorwegnahmepraxis im Hier und Jetzt. Vorwegnehmende Praxis im Hier und Jetzt. Pluralismus und Vielfalt. Das A-Netz Südwest setzt sich aus Gruppen zusammen, die mitunter recht unterschiedliche Schwerpunkte und Zugänge zu anarchistischer Praxis und Theorie aufweisen. Gemeinsam ist ihnen der oben im Text beschriebene vereinbarte Rahmen bzw. das Selbstverständnis. Innerhalb dieses Rahmens unterscheiden sich die Aktivitäten und Interessen der Gruppen voneinander. Prägend sind die lokalen Situationen und Kämpfe vor Ort und die Interessen und Erfahrungen der einzelnen aktiven Mitglieder. Wichtig ist, hinsichtlich des Aspekts Pluralismus und Vielfalt gibt es für uns nicht den einen richtigen anarchistischen Weg, weder in der Theorie noch in der Praxis. Wir sehen die Vielfalt an Möglichkeiten, Strategien und Kämpfen als Bereicherung und Stärke an. Dogmatisches Denken und der eine wahre Weg entspricht nicht den vielen unterschiedlichen Bedürfnissen, Neigungen und Interessen der Menschen. Das gilt für das A-Netz ebenso wie für unsere Vorstellungen einer anarchistischen Gesellschaft, in der sich Menschen für unterschiedliche Formen des Zusammenlebens entscheiden. Was einzelne Themen und Schwerpunkte angeht, lässt sich positiv hervorheben, dass das A-Netz durch seine Struktur einzelnen Mitgliedern unterschiedlicher Gruppen die Möglichkeit der direkten Vernetzung bietet. Das heißt, bei gemeinsamem Interesse oder Thema entsteht im besten Fall eine direkte Zusammenarbeit, ein Austausch von Ressourcen, gegenseitige Unterstützung für Aktionen und so weiter. Möglich ist auch die Bildung von Arbeitsgruppen, wie beispielsweise die Awareness AG Südwest. Haben alle Gruppen, die im A-Netz aktiv sind, großes Interesse an einem Thema, wird gemeinsam überlegt, wie eine Aktion oder ein gemeinsamer Inhalt zu diesem Thema im Namen des A-Netzes umgesetzt werden könnte. Die bisherigen A-Netz-Demonstrationen und die A-Netz-Broschüre sind das Ergebnis einer hohen thematischen Übereinstimmung der Gruppen im A-Netz. Welche Herausforderungen kommen auf? Es kann vorkommen, dass die tatsächliche Beteiligung an gemeinsam beschlossenen Aktionen nur gering ausfällt. Projektvorschläge innerhalb des A-Netzes wurden zwar von allen Gruppen angenommen, die praktische Umsetzung und Ausarbeitung werden dann aber nicht von allen Gruppen aktiv mitgestaltet, sondern bleiben an einzelnen motivierten Personen oder Gruppen mit eben diesem Schwerpunkt hängen. Gründe hierfür können unter anderem sein, dass es an Kapazitäten mangelt oder es plötzlich lokale Problemstellungen gibt. Die Unterschiedlichkeit der organisierten Gruppen führt manchmal zu praktischen und theoretischen Differenzen, für die ein Umgang gefunden werden muss. Es kann beispielsweise sein, dass sich im Laufe der Zeit Gruppen und Personen inhaltlich und in ihrer personellen Zusammensetzung verändern. Diese Veränderungen können sich auch auf die inhaltliche Arbeit im A-Netz auswirken, sodass es weniger gemeinsame theoretische Nenner gibt oder eine Gruppe ihren Schwerpunkt nicht mehr so stark auf das A-Netz legt. Zusammengefasst lässt sich aus unserer Erfahrung zum Thema Vielfalt und Pluralismus feststellen. Die Vielfalt an Meinungen führt im Idealfall zu anregenden Diskussionen und einem bereichernden Austausch, kann sich aber auch lähmend auf den ganzen Vernetzungsprozess auswirken. Bewältigte Konflikte schärfen wiederum das Profil. Gemeinsamkeiten und Grundlagen werden überarbeitet und gegebenenfalls ergänzt oder anders gewichtet. Der selbstgegebene Rahmen wird erweitert oder korrigiert und bleibt flexibel, um ein gemeinsames Arbeiten von vielen unterschiedlichen Gruppen und Menschen miteinander zu ermöglichen. Vernetzung von kleinen Einheiten. Im A-Netz sind anarchistische Gruppen aus verschiedenen Städten seit Jahren miteinander vernetzt und geben damit ein gutes Beispiel für die Vernetzung von kleinen Einheiten. Im Anarchismus ist diese Vernetzung eine Grundidee der gesellschaftlichen Organisationsstruktur. Wie kann das in der Praxis aussehen? Was konnten wir bisher aus dieser Organisationsform lernen? Und welchen Lernfeldern werden wir durch sie weiter begegnen? Der Austausch der Gruppen des A-Netzes untereinander ermöglicht allen Gruppen, über den eigenen lokalen Tellerrand hinaus zu blicken. Hierdurch können gute Ideen aus anderen Städten aufgegriffen und neue Kontakte geknüpft werden. Gruppen, die im A-Netz aktiv sein möchten, schicken regelmäßig Delegierte ihrer Gruppe auf Treffen und beteiligen sich online. Ziel dieser Vernetzung ist auch der Aufbau von solidarischen Strukturen. So können Gruppen Unterstützung bei besonderen Projekten oder Protesten anfragen. Wie gut diese regionalen solidarischen Strukturen funktionieren, hängt jedoch stark davon ab, wie viele Kapazitäten die einzelnen Gruppen haben, die Proteste in einer anderen Stadt zu unterstützen. Das in der Theorie große Mobilisierungspotenzial schwankt in der Realität stark. Die Weitergabe und Koordination von Inhalten findet regelmäßig bei Vortragsreisen durch die A-Netzstädte statt. Wenn mehrere Gruppen Interesse an einer Kampagne zu einem bestimmten Thema haben, findet bei Treffen und online die Planung und Koordination dazu statt. Der Nutzen, den die einzelnen Menschen und Gruppen aus der Arbeit im A-Netz ziehen, wird oft erst auf längere Sicht greifbar. Überregionale Vernetzungsstrukturen arbeiten mit dem Konsensprinzip langsamer, da immer wieder intensive Rücksprachen in den beteiligten Gruppen für die Entscheidungsfindung notwendig sind. Manchmal sind Gruppen, die im A-Netz organisiert sind, für bestimmte Zeiträume so sehr von einzelnen, häufig lokalen oder gruppeninternen Gegebenheiten beansprucht, dass sie keine Kapazitäten haben, aktiv Prozesse mitzugestalten und zu tragen, die im A-Netz stattfinden. Wir finden jedoch auch eine niedrigschwellige Vernetzung wichtig. Die Gruppen sollen sich so intensiv in das A-Netz einbringen, wie es ihnen jeweils möglich ist. Wie in den einzelnen anarchistischen Gruppen eine ausgewogene Aufgabenverteilung immer wieder eine Herausforderung an alle darstellt, so ist auch in der Arbeit im Netzwerk dieselbe Problematik erkennbar. Denn sobald Einzelpersonen oder Gruppen das A-Netz verlassen, können große Lücken entstehen, wenn diese Menschen durch ihre Aktivität das Netzwerk vorangetrieben und gestaltet haben. Erfreulicherweise kommt es auch immer wieder vor, dass Menschen von einer A-Netzgruppe bei ihrem Umzug direkt in eine andere A-Netzgruppe wechseln. Die einmal durch das Netzwerk geknüpften Kontakte erweisen sich immer wieder als hilfreich. Entscheidungsfindung. Die Entscheidungsfindung des A-Netzes unterliegt drei wichtigen Aspekten. Erstens, die Gruppen bleiben innerhalb des Netzwerks autonom. Zweitens, die Entscheidungsfindung verläuft von unten nach oben. Drittens, die Entscheidungen werden im Konsens getroffen. Ein wichtiger Grundsatz unserer Vernetzung ist, dass die einzelnen Mitgliedsgruppen in ihren Entscheidungen autonom bleiben. Sie agieren auf lokaler Ebene selbstständig und entscheiden über ihre Aktionen innerhalb ihrer Gruppen im Konsens. Im A-Netz gibt es keine übergeordneten Strukturen, welche die Aktionen der Gruppen dirigieren, Entscheidungen für alle treffen oder Strategien vorgeben. Das heißt allerdings nicht, dass es keine übergeordneten Strukturen geben kann, um größere, komplexere Aufgaben besser koordinieren zu können. Ab einer bestimmten Anzahl von Mitgliedern, Gruppen oder Organisationen wird dies auch hinsichtlich unserer Vorstellungen von anarchistischen Gesellschaften unerlässlich. Dabei geht es aber um Koordinierung, nicht um Entscheidungsfindung. Denn eines bleibt immer ein Grundprinzip. Die Entscheidungsfindung verläuft von unten nach oben. Unsere dreimonatlichen A-Netz-Treffen sind zum Beispiel nicht entscheidungsbefugt. Hier treffen sich die Delegierten der Gruppen, tauschen sich aus, geben die Einschätzungen und Beschlüsse ihrer Lokalgruppen wieder und erarbeiten eventuell Inhalte und Aktionen. Grundsätzlich werden aber alle Ergebnisse dieser Arbeitsprozesse als Vorschläge in die Gruppen zurückgetragen, mit einer Entscheidungsfrist von 2 Wochen. Dass sich in überregionalen Strukturen keine Machtzentren bilden, hängt vor allem von 3 Voraussetzungen ab. Die Transparenz der Struktur. Sie muss durchschaubar und verstehbar bleiben. Die Strukturen müssen jederzeit kontrollierbar, kritisierbar und veränderbar sein. Die Vernetzungsstrukturen dürfen nicht als Entscheidungsebene, sondern nur als Koordinierungsebene fungieren. Alle Entscheidungen im A-Netz werden zwischen den Mitgliedsgruppen im Konsens getroffen. Was heißt für uns Konsens? Zunächst einmal, dass es mehrere Konsensstufen bis hin zum Veto gibt. Etwas veranschaulicht könnten diese Stufen so aussehen. 1. Stufe. Hier gibt es von allen Seiten volle Zustimmung und Übereinstimmung mit Begeisterung. 2. Stufe. Prinzipiell wird ein Ansatz als gut und wichtig empfunden, allerdings ist er noch nicht perfekt. Oder inhaltlich zwar okay, eventuell ließe sich jedoch noch das ein oder andere leicht abändern, um die Ausdrucksform oder den Schreibstil zu schärfen. 3. Stufe. Naja, ein Vorschlag ist nicht gänzlich abzulehnen. Andere Schwerpunkte wären allerdings besser gewesen. Daher werden sich einzelne Mitgliedsgruppen nur punktuell beteiligen. 4. Stufe. Huh, da hat beispielsweise eine Gruppe großes Bauchweh mit einem Thema. Allerdings erkennt sie, dass diese Angelegenheit den anderen Gruppen sehr am Herzen liegt und will den Arbeitsprozess nicht blockieren. Beziehungsweise widersprechen die geplanten Aktionen nicht den Grundprinzipien, aber die Gruppe mit Bedenken kommt zu anderen Schlüssen. Sie enthält sich daher und zieht sich aus den Aktivitäten zu diesem Thema zurück. 5. Stufe. Veto, das heißt die Ablehnung im Namen des A-Netzes ein Thema umzusetzen, zu veröffentlichen und so weiter. In diesem Fall wird etwas nicht durchgeführt, gegebenenfalls aufgegeben oder neu geplant. Aber ein Veto innerhalb des A-Netz wird nur als Ultima Ratio eingesetzt und bedeutet nicht das Ende einer Diskussion. Trotz Veto können auch Sachen von einzelnen interessierten Gruppen miteinander umgesetzt werden. Dann allerdings nicht im Namen des A-Netzes, Außerdem gilt, dass wir uns auch innerhalb des A-Netzes auch öffentlich gegenseitig kritisieren können. Der positive Aspekt dieser Methode liegt darin, dass alle einzelnen Mitglieder in ihren Interessen und Meinungen ernst und wahrgenommen werden. Auch wenn Konsensfindung etwas länger dauert, werden keine Minderheiten und Einzelmeinungen übergangen. Es wird nach einer optimalen Lösung für alle gesucht, dessen Ergebnis stehen bleiben kann. Dies steigert die Motivation und Selbstverantwortung aller Beteiligten. Die Herausforderung dabei ist, dass für eine gemeinsame A-Netz-Kampagne die Konsensfindung auf einer sehr hohen Stufe angesetzt werden muss, da es ansonsten sein kann, dass nur eine geringe Motivation für eine gruppenübergreifende Beteiligung vorhanden ist. Es kann zudem bei einzelnen Gruppen wenig Rotation in Bezug auf die Delegation von A-Netz-mandatierten Gruppenmitgliedern geben. Das heißt, 1 bis 2 Personen pro Gruppe haben Interesse an einer A-Vernetzung und tragen hierfür für eine lange Zeit das Mandat ihrer Gruppe. Hierdurch kann eine Eigendynamik entstehen, beispielsweise, dass die A-Netz-Treffen eher einem Gruppentreffen als einem Vernetzungstreffen gleichen. Alle Delegierten bilden eine gefühlt neue eigene Gruppe. Die Delegierten repräsentieren weniger ihre Lokalgruppe, sondern sich selbst. Eine regelmäßige Rotation von Delegierten ist ein geeigneter Weg, hier entgegenzuwirken. Vernetzung und der gegenseitige Austausch, beispielsweise in Form von Städteberichten, sind wichtig, auch wenn über einen längeren Zeitraum keine größeren gemeinsamen A-Netz-Aktionen stattfinden. So bleiben Kontakte bestehen, die gegenseitiges Vertrauen und Solidarität steigern. Ein Neuanfang der Strukturen wäre mühsam und schwierig. Vorwegnehmende anarchistische Praxis im Hier und Jetzt. Um dem Zukunftsideal einer anarchistischen Gesellschaft näher zu kommen, vertreten die Mitglieder des A-Netzes, wie viele Anarchistinnen weltweit, die Überzeugung, dass bereits im Hier und Jetzt alternative Strukturen aufgebaut, ausprobiert, erlernt, vorgelebt und erkämpft werden müssen, um gesellschaftliche Veränderungen voranzutreiben. Anarchistische Praxis schon heute zu leben, steht natürlich in einem Spannungsfeld mit der autoritären Lebensumgebung, in der wir uns befinden. Deshalb sind diese Prozesse langwierig und zum Teil nur begrenzt umsetzbar. Es benötigt viel Zeit, um bereits erlernte Unterdrückungsmechanismen zu erkennen, zu reflektieren und abzubauen. Weil das nicht alles in kurzer Zeit und auf einmal passieren kann, erproben wir bereits jetzt herrschaftsfreie Konzepte und Strukturen zum Lernen, Leben, Entscheiden und Organisieren. Im Fall einer gravierenden gesellschaftlichen Veränderung, wie beispielsweise einer sozialen Revolution, sind diese Konzepte und Strukturen dann bereits vorhanden und erprobt. Vernetzung spielt bei der vorwegnehmenden Praxis im Hier und Jetzt eine große Rolle. Wie zuvor schon erwähnt, können Ressourcen und Kapazitäten geteilt werden. Wichtig sind ebenfalls die gegenseitige Unterstützung in widerständigen Kämpfen, die Ermöglichung größerer Projekte, der Erfahrungsaustausch, Informationsweitergabe, Einflussnahme nach außen zu stärken und Räume für anarchistisches Denken und Handeln zu schaffen, sprich alternative anarchistische Modelle des Zusammenlebens. Das A-Netz wie auch die schon erwähnte Föderation deutschsprachiger Anarchistinnen sind Beispiele dafür. In diesem Zusammenhang wird gelernt, wie eine föderierte anarchistische Vernetzung aussehen kann. Die Awareness AG ist ein Beispiel aus dem A-Netz, wo anarchistische Praxis bereits in der Gegenwart erprobt wird. Sie setzt sich aus mehreren Personen unterschiedlicher Gruppen des A-Netzes zusammen, die das gemeinsame Interesse haben, Konzepte und Theorien zum emanzipatorischen Umgang mit Diskriminierung zu entwickeln. Das gemeinsame Interesse bildet die Möglichkeit einer fundierten inhaltlichen und theoretischen Auseinandersetzung zu den Themen Diskriminierung, FLTI-Aspekte, Unterstützung von Betroffenen, Täterinnenarbeit und so weiter. Bisher wurden einige praktische Awareness-Konzepte entwickelt, wie beispielsweise die Awareness-Strukturen auf dem Aktion Mond- und Sterne-Camp in den letzten Jahren oder die Schaffung von Out-of-Action-Strukturen im Rahmen von Demonstrationen zum Auffangen bei auffühlenden Situationen und Gewalterlebnissen. Diese vorwegnehmende Praxis in der Gegenwart stellt sehr hohe Ansprüche an die beteiligten Menschen. Denn dieser Ansatz setzt voraus, dass sich viele Menschen aktiv einbringen, sich und ihre Rollen selbst reflektieren und viel Eigenverantwortung übernehmen, zum Beispiel bei der Umsetzung der freien Vereinbarungen, die sie mit anderen Menschen getroffen haben. Der Ausbruch aus hierarchischen Denk- und Arbeitskonzepten bedeutet auch, dass die Selbstverantwortlichkeit und Konsensfähigkeit der einzelnen Menschen und Gruppen für den Erfolg der Prozesse entscheidend sind. Wir haben aus den vergangenen 7 Jahren allerlei Kenntnisse gezogen, was anarchistische Vernetzung und Organisierung betrifft, und möchten unser Wissen mit möglichst vielen Menschen teilen. Nach wie vor sind wir davon überzeugt, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden und auf unsere Weise einen Teil zur Ausgestaltung dieser Gesellschaft beitragen. Wir bieten gerne an, anarchistische Gruppen und Vernetzungen in ihrer Gründungsphase zu begleiten, um weiterzugeben, was uns geholfen hat, Vertrauen ineinander zu fassen und somit handlungsfähig gemacht hat. Hier müssen wir leider einen Cut machen. Ihr hört jetzt das Lied »Einige meiner besten Freunde sind Männer« von Suki. Yeah. Das ist nicht White Man's Burden Reloaded. Das ist Kritisches, der Kritisches zu dem, worin er steht. Und ich will's weder hören noch supporten. Wenn du kritisch bist, doch dich nicht siehst, bleibt das ein Privileg. Von KIZ über Mayo Bart und linker Student bis zum Vatertag. Von ich meine es halt so, deswegen darf ich das. Bis ich meine es nicht so, deswegen darf ich das. Und der Mann von heute lacht seit neulich auch über sich selbst. Reflektiert und selbstironisch, wow, was für ein Held. Weiß Bescheid, ganz souverän, so cool, alles im Griff. Und dieser Humor macht mich immun gegen Kritik. Ja, ich bin nicht perfekt, nein, ich will's auch nicht sein. Sieh mich als ein Prozess voller Zweifel am Mike. Und ich lieb das Lachen, doch mein das Lachen zusammen. Denn Befreiung heißt für mich auch Suche nach Alternativen zum Mann. Props an alle Jungs, die meine Kämpfe supporten. Olam de Gouche wurde guillotiniert. Props an alle Jungs, die meine Kämpfe supporten. Wer zweimal mit der gleichen pinnt, gehört schon zum Establishment. Props an alle Jungs, die meine Kämpfe supporten. Schlag die Faschisten, wo ihr sie trefft. Props an alle Jungs, die meine Kämpfe supporten. Ihr lehnt Herrschaft ab, aber warum fickt ihr das System? Alle kennen ihn im Squad, alle machen Platz für ihn. Und viele denken auch, er hat diesen Platz verdient. Niemand sonst von ihnen hat so viele Nazis verhauen. Und niemand magnetisiert auf Soli-Partys die Frauen. So wie er kennt die Codes, er kennt die Szene. Er ist schon in allen Nazis mehrfach gewesen. Hat anderen Marx erklärt, von Rose L gleich dazu. Und ich muss schon sagen, ich find seine Arbeit wirklich gut. Aber warum vögelt er die Frauen, die den Tofu braten? Die gewohnt sind, Klo zu putzen, auf ihn wie ein Schoß und warten. Denen er ins Wort fällt, weil er die Debatte besser kennt. Und weil er in der Debatte gern die Latte höher hängt. Er erklärt mir noch die Antifa und wie das ist mit Israel. Und dass bestimmte Arbeit durch sein Zutun effektiver wäre. Auf dem Plenum redet erst, protulieren andere, denn er feiert Subversion, noch ein fehltes Understatement. Props an alle Jungs, die meine Kämpfe supporten. Olam de Gouche wurde guillotiniert. Props an alle Jungs, die meine Kämpfe supporten. Wer zweimal mit der gleichen pinnt, gehört schon zum Establishment. Props an alle Jungs, die meine Kämpfe supporten. Schlag die Faschisten, wo ihr sie trefft. Props an alle Jungs, die meine Kämpfe supporten. Ihr lehnt Herrschaft ab, aber warum fickt ihr das System? Ungefragt erklärt er dominantes Redeverhalten. Und merklich niemand hat ihn gebeten, eine Rede zu halten. Er findet Marktatum verschlimm und ein sexistischen Scheiß. Aber fragt mich dann, ob ich meine Texte selber schreibe. Und klar kennt der Cornells, der gemachte Mann. Er referiert Theorien mit einem Sachverstand, der mich echt erstaunt. Das hätte ich nicht erwartet. Und im Anschluss will er wissen, ob ich mit jemandem am Schlaf bin. Er findet Nummern zu dritt oder zu viert ganz cool. Und ich frag mich bitte, was hat das mit mir zu tun? Er sei Poli und so, naja, da darf man es fragen. Warum brauchst du wegen Poli auf Partys kein Shirt mehr zu tragen? Mir sei auch warm, ich kann aber mit den Blicken nicht leben. Trau dich doch einfach, sagt er, ich hätte nix dagegen. Ich bin das schon gewöhnt, frag mich, warum das noch los tut. Er gibt kein Fick, zieht ab und bedient sich am Tofu. Props an alle Jungs, die meine Kämpfe supporten. Ulam de Gouche wurde guillotiniert. Props an alle Jungs, die meine Kämpfe supporten. Wer zweimal mit der gleichen pennt, gehört schon zum Establishment. Props an alle Jungs, die meine Kämpfe supporten. Schlag die Faschisten, wo ihr sie trefft. Props an alle Jungs, die meine Kämpfe supporten. Ihr lehnt Herrschaft ab, aber warum fickt ihr das System? Ja, bevor wir mit dem Inhalt weitermachen, es war ja jetzt nur ein Teil von der Broschüre, die vom A-Netz erstellt wurde. Den Rest findet ihr unter a-netz.org, da müsst ihr ein bisschen schauen zum Downloaden. Genau, jetzt möchte ich noch sagen, ich werde die ganze Zeit gepiesackt, dass ich ein Lied spielen soll über Handy, WhatsApp. Ich probiere es, wirklich, ich probiere es. Wir haben leider hier einen Plan abzuarbeiten, so blöd wie es sich anhört. Halte durch, wir schaffen das vielleicht noch. Genau, aber jetzt geht es erstmal weiter mit Überregionales. Wir sind für euch unterwegs um die Welt. Für unser regionales Schwerpunktthema. Ja, endlich hat es geklappt. Wir wurden vor ein paar Monaten angeschrieben von zwei Menschen, die in Chiapas, Mexiko waren und da als MenschenrechtsbeobachterInnen waren. Ich freue mich, dass das heute geklappt hat, dass ihr gekommen seid und uns ein bisschen was davon erzählt. Vielleicht fangen wir so an, dass ihr euch erstmal vorstellt und dann am besten, wie ihr überhaupt dazu gekommen seid, nach Mexiko zu fliegen, um dort die Menschenrechtslage zu beobachten und wo ihr wart und wie, was ihr da machen musstet. Hallo, mein Name ist Tobias. Ich bin 28 Jahre alt, bin Student, studiere soziale Arbeit und habe meine Arbeit als Menschenrechtsbeobachter im Rahmen von meinem Studium gemacht. Wir waren 2 Monate in Chiapas, in zapatistischen Gemeinden, aber auch in einer anderen indigenen Gemeinde und waren dort als Menschenrechtsbeobachter aktiv. Hallo, mein Name ist Anna. Ich studiere Soziologie an der Uni Heidelberg und ich war auch im Rahmen eines Praktikums als Menschenbeobachterin aktiv in den gleichen Gebieten. Und ich kam dazu von einem Vortrag der Libertären Gruppe in Karlsruhe über den Lutz Kerkeling, wir hatten Interesse an zapatistischen Gemeinden und Lutz Kerkeling hat uns empfohlen, über den Verein Carrea nach Mexiko zu fahren und Menschenrechtsbeobachtung zu machen. Zum Verein Carrea, das ist ein Verein mit Sitz in Berlin, die haben sich die Öffentlichkeits- und Solidaritätsarbeit zu Chiapas oder auch den Zapatisten quasi auf die Fahne geschrieben in Deutschland. Und die halten so Vorbereitungswochenende und Seminare über die Lage dort, wo man dann einfach teilnehmen kann. In unserem Fall ging das 2 Wochenenden. Da erfährt man dann einfach über geschichtliches, rechtliche Lage, Hintergründe, aber auch einfach Sachen wie Situationstrainings, wie man in manchen Situationen umgeht. So wurde man dort vorbereitet. Auch praktische Tipps, was man beachten muss, was das Visum angeht und solche Sachen. Das sind wir dann auf die Vorbereitungswochenenden gefahren und haben dann unseren Flug gebucht und sind dann nach Chiapas gegangen. Genau, ihr habt ja auch mir im Vornherein eine Internetpräsenz von dem Verein gegeben, für die Leute, die es vielleicht interessiert, könnt ihr auch gerne nachschauen, und zwar unter karea-menschenrechte.de, falls ihr euch selber informieren wollt über den Verein. Genau. Ja, ihr war da so viel ich weiß, in zwei unterschiedlichen Gemeinden. Könnt ihr was zu diesen Gemeinden erzählen? Und vielleicht, inwieweit mal als zumindest politischer interessierter Mensch diese Gemeinden vielleicht sogar auch kennen könnte? Also längere Aufenthalte hatten wir in zwei Gemeinden. Zu Besuch an einem Tag waren wir noch in einer dritten Gemeinde. Das ist auch die größte und bekannteste zapatistische Gemeinde. Das ist das Caracol in Oventique. Die Zapatisten haben 5 Caracoles. Caracoles bedeutet auf Deutsch Schneckenhaus. Den Namen haben sie aus dem Grund gewählt, weil sie quasi sich langsam weiterentwickeln und langsam wachsen, aber dafür stetig quasi voranschreiten. Die längeren Aufenthalte waren zum einen in der zapatistischen Gemeinde in La Realidad, die eigentlich auch ziemlich bekannt ist, im lakedonischen Urwald. Und da waren wir eine Woche, und die andere Gemeinde ist die Gemeinde der Zivilgesellschaft der Bienen, also Las Abejas, die vor allem dadurch bekannt sein dürften, aufgrund des berühmten Massakers 1997, wo wie viele Menschen? 47 Menschen getötet wurden von paramilitärischen Einheiten, während sie einen Gottesdienst abgehalten hatten. Und in dieser Gemeinde waren wir 2 Wochen zu Gast. Beziehungsweise nicht zu Gast, waren dort als Menschenrechtsbeobachter aktiv. Genau, was man vielleicht zu dem Massaker noch erwähnen muss, ist, dass die Abejas von Paramilitärs umgebracht hatten, die nachweislich auch Verbindung zur Regierung hatten, und dass sie eigentlich nur umgebracht wurden, weil sie mit den Zapatistinnen vertauscht wurden. Ja, vielleicht könnt ihr dann für die Menschen, die uns jetzt zuhören, die vielleicht nicht wissen, wer die Zapatisten sind, vielleicht in 2, 3 Sätzen irgendwie erklären. Also, ich meine, das ist natürlich schwierig, also, ja, und das in kürzester Zeit. Man kann es sicherlich so kurz umreißen. Am 1. Januar 1994 gab es einen Aufstand in San Cristobal Chiapas. Das ist eigentlich so ziemlich. Und in 4 anderen Gemeinden, in genau. Den 5 Hauptstädten in Chiapas. Ja, dort wurden die Bezirksregierungen besetzt. Das war auch ein bewaffneter Aufstand, sage ich jetzt mal. Das war aber auch das einzigste Mal, wo die Zapatisten quasi Waffengewalt angewendet hatten. Da kam es dann auch tagelang zu Kämpfen. Das Ganze geschah aus dem Grund, wegen dem Freihandelsabkommen NAFTA mit der USA. Und Kanada. Weil die Indigenen sich quasi ihrer Rechte und auch ihrer wirtschaftlichen Grundlage beraubt sahen, da einfach viele landwirtschaftliche Güter dann aus Mexiko bezogen wurden und denen eben ihre Grundlage geraubt wurde. Dann haben die beschlossen, dass sie eben die Bezirksregierung besetzen. Es kam zu Kämpfen, wie schon eben gesagt. Nach mehreren Tagen hat dann ein Pfarrer quasi verhandelt mit der Regierung und mit den Zapatisten. Wonach es dann zu einem Waffenstillstand kam und eine Autonomie oder eine de facto Autonomie für die Zapatisten festgelegt wurde in nicht? Also ursprünglich wurde in den Verhandlungen nach 2 Jahren ausgemacht, dass die autonomen Rechte der Indigenas in Chiapas in der Verfassung in Mexiko festgelegt werden. Allerdings ist es nie passiert. Da hat die Regierung ihr Versprechen nicht eingehalten. Jedoch herrscht seitdem eine de facto Autonomie der Zapatisten und der indigenen Bevölkerung in Chiapas. Ich meine, das wäre ja auch schon mal eine gute Einleitung. Also ihr habt so ein bisschen was Geschichtliches erzählt und dass es da beim zapatistischen Aufstand 94 auch darum ging, irgendwie, es war in dem de facto eine Selbstverteidigungsmaßnahme. Genau. Und es ist ja auch heutzutage auch noch so, auch in linken Regierungen in Südamerika, dass der indigene Bevölkerungsteil meistens doch noch unterprivilegiert ist, bis offen unterdrückt wird. Genau, und das werdet ihr ja auch mit eurer Tätigkeit vor Ort irgendwie beobachtet haben oder halt überprüft haben, wie da die Lage ist. Genau, könnt ihr da gerade aktuell, was vor Ort die Probleme sind, ob die Leute im Endeffekt gut leben können oder ob sie weiterhin von der Regierung Steine in den Weg gelegt bekommen, ob sie diskriminiert werden oder wie sie damit umgehen können. Könnt ihr da was erzählen? Ihr wart ja gerade aktuell, also von nicht so arg langer Zeit vor Ort. Im Juli 2018 waren in Mexiko Präsidentschaftswahlen, wo dann auch ein neuer Präsident gewählt wurde, der AMLO, der Andrés Manuel López Obrador ist der volle Name. Deswegen verwenden wir jetzt die Abkürzung AMLO. Und das ist das erste Mal in der Geschichte Mexikos, wo nicht die PAN oder die PRI an der Macht ist. Also es sind die zwei stärksten Parteien in Mexiko. Und er ist quasi kommt von dem Bündnis Morena, das sich neu gegründet hat und bezeichnet sich selbst als linke Kraft, hat auch und wurde dann auch im Januar eingesetzt jetzt als Präsident und hat auch einige seiner Wahlversprechen schon wahrgemacht, zum Beispiel seinen Privatjet zu verkaufen und sein Gehalt zu kürzen. Allerdings hat er auch Versprechungen der indigenen Bevölkerung gegenüber gemacht und auch den Zapatistinnen gegenüber, die aus unserer Sicht nach bis jetzt nicht eingehalten wurden. Also für uns wirkt es sehr neoliberal, seine Politik, weil er zum Beispiel auch das Gebiet der Zapatistinnen durch Züge nutzbar machen möchte für die Wirtschaft und nennt diese Zugverbindung dann auch Tren Maya. Ja, also dieser Tren Maya soll vom Norden quasi bis in den Süden Mexikos führen und also auch Maya-Städten wie Palenque quasi für Touristen öffnen, dass die dort einfach mit dem Zug hinfahren können. Das Problem ist, dass die Zugstrecke mitten durch indigene Gebiete führen wird und es dadurch halt wieder zu Vertreibungen kommen wird. Ich denke, das wird einfach die Problematik von Vertreibungen noch weiter voranführen. Also es war auch eine Problematik, mit denen sie vor dem neuen Präsident schon zu kämpfen hatten, da die Regierung quasi einen Krieg niederer Intensität gegen die indigenen Gemeinden führt. Das funktioniert nicht durch quasi offene Gewalt oder Polizei oder Militär, sondern die Regierung unterstützt paramilitärische Einheiten, versorgt die mit Waffen und heizt die quasi auf, sich gegen die Indigenen zu stellen, damit sie das als innergemeindliche Konflikte abstempeln können und es einfach so zur Vertreibung kommt und die Regierung dadurch ihre Projekte durchführen kann. Also wie eben schon auch bei dem Beispiel von Acteal 1997 waren das paramilitärische Einheiten. Die Abejas hatten einen Gottesdienst abgehalten, wurden für Zapatisten gehalten. Die Paramilitärs kamen von einem Hang unten hoch, haben dort über 40 Leute ermordet, den Frauen in den Bauch gestochen, damit die den schwangeren Frauen in den Bauch gestochen, dass die Kinder auch sterben. Und den Weg oben hatte das Militär abgesichert. Und es kam dann nachweislich einfach auch raus, dass die Paramilitärs mit dem Militär und auch der Regierung unter einer Decke gesteckt sind und das von langer Hand quasi geplant war. Es kam auch nie wirklich zur Verurteilung. Es kam zu Bauernopfern, die verurteilt wurden, zu Verfahren, die dann wegen Verfahrensfehlern wieder eingestellt wurden Und Leute, die eben an dem Massaker beteiligt waren, leben mittlerweile wieder in direkter Nachbarschaft von der Gemeinde. Und das war auch ein Problem, das wir halt direkt mitbekommen hatten, als wir dort eben die 2 Wochen waren, dass da einfach ein kollektives Trauma, die Leute davon betroffen sind und immer noch Angst haben. Also für mich war da einfach so ein einprägsames Ereignis, als uns jemand von der örtlichen Verwaltung der Gemeinde die Geschichte erzählt hatte. Und das war ein Mann zwischen 40 und 50, der dann einfach angefangen hat zu heulen, als er davon erzählt hatte. Und später dann auch Überlebende vom Massaker herkamen, die sich dann persönlich bei uns bedankt haben für unsere Anwesenheit, weil es ihnen einfach Schutz und Kraft gibt, dass wir dort waren. Einfach aus dem Grund, da internationale Beobachterinnen nicht so ein leichtes Ziel sind, sage ich jetzt mal, für paramilitärische Angriffe oder andere politische Gegner, weil da einfach das internationale Echo zu groß wäre, wenn da den Leuten irgendwas passieren würde. Und das ist eigentlich auch der Sinn, sage ich jetzt mal, von der Menschenrechtsbeobachtung, dass man da einfach Präsenz zeigt, Vorfälle dokumentiert und es bei Vorfällen dann einfach ein internationales Echo gibt. Also aus diesem Grund haben wir auch so einen Unterstützerkreis aufgebaut, bevor wir gegangen sind, wo dann Journalisten, teilweise Politiker, Dozenten von der Uni in einem E-Mail-Verteiler waren, denen wir dann immer berichtet haben, bevor wir in eine Gemeinde gegangen sind, wenn wir wieder da waren, dass falls uns etwas zugestoßen wäre, diese eben über Urgent Actions oder sonstige Unterschriftenaktionen Druck aufbauen, damit wir wieder freikommen und eben auch dieses mediale Echo kommen würde, vor dem die Leute dort einfach Angst haben, beziehungsweise die paramilitärischen Einheiten und auch vor allem die Regierung. Also um nochmal auf die Frage zurückzukommen, gezielt auf die Gemeinden, welche Probleme wir dort aktuell sehen, wollte ich noch hinzufügen, dass wir eigentlich noch geplant hatten, in eine 4. Gemeinde zu gehen, nach Chalchihuitan. Chalchihuitan ist eine Gemeinde, in der nur Vertriebene, Indigenas leben, zum Großteil zapatistische Indigenas. Jedoch war uns der Besuch nicht möglich, weil zuvor vermutlich durch Paramilitärs die Wasserleitungen gekappt wurden. Zu Realidad möchte ich ergänzen, dass ich denke, die größten Probleme, also die Stimmung war tatsächlich sehr gut und kämpferisch, als wir dort waren. Allerdings wurde vor 2 Jahren der Lehrer umgebracht. Galeano, weswegen auch die bekannteste Figur der Zapatistin, Subkommandante Marcos, die eine Kunstfigur ist, quasi sterben gelassen wurde. Und seitdem gibt es ja auch den Subkommandante Galeano als neue Kunstfigur der Zapatistin. Und ich denke, worauf in La Realidad sich die Menschen gerade hauptsächlich vorbereiten oder damit beschäftigen, ist einfach die Präsidentschaftswahlen, weil es versucht wurde, für die letzten Präsidentschaftswahlen mit der Kandidatin Marie Choi, die gewählt wurde vom Nationalen Indigenen Kongress, eine Präsidentschaftskandidatin zu stellen, was leider nicht erreicht wurde, da man dafür 866.000 Unterschriften braucht und es wurden leider nur 266.000 erreicht, was damit zu tun hat, dass man sich über Smartphones anmelden muss, was natürlich ziemlich schwierig ist, wenn man erstens mal kein Smartphone besitzt, zweitens mal nicht mal Zugang zu Strom hat. Und in Acteal, denke ich, sind die größten Probleme neben dem kollektiven Trauma, aber weiterhin auch, dass die Paramilitärs in der direkten Nachbarschaft leben und auch noch Aktionen durchführen. Als wir dort waren, gab es auch die konkrete Bedrohungslage, dass ein neues Verwaltungsgebäude angegriffen wurde. Und auch gedroht wurde, weitere Gebäude zu zerstören, Menschen anzugreifen. Und es wurden auch, nachdem wir gegangen sind, weitere Gebäudeteile zerstört von Paramilitär. Und während wir dort waren, die Aberras haben auch eine Kampagne, in der sie die Menschen in Chiapas dazu aufrufen, nicht für ihren Strom zu bezahlen, weil sie es unfair finden, dass sie den meisten Strom in ganz Mexiko produzieren, aber auch die höchsten Strompreise haben. Und als wir dort waren, wurden auch eine Person, die ihren Strom nicht bezahlt hat, verhaftet, plus der Vater, der eigentlich nichts damit zu tun hatte, von Paramilitärs, die dann festgehalten wurden und 48 Stunden lang gefoltert wurden, körperlich misshandelt, ohne Wasserzufuhr, ohne irgendeine Grundversorgung. Ich denke, das sind so die größten Probleme aktuell in den Gemeinden, in denen wir waren. Ja, auch einfach noch ein anderes Beispiel. Als wir dort waren, wurde ein Umweltaktivist, der morgens aus seiner Wohnung losgefahren ist mit dem Motorrad, für vermisst gemeldet. Und dann haben Nachbarn berichtet, dass da ein weißer Pickup ihn verfolgt hat. Und später hat man dann einfach nur noch das Motorrad von ihm gefunden und der Umweltaktivist war dann verschwunden. Also man hört und liest vieles, aber und denkt sich, dass das vielleicht klar, ein bisschen übertrieben dargestellt wird, aber das ist dort einfach traurige Realität und steht da auch einfach auf der Tagesordnung, dass dort Leute verschwinden oder bedroht werden. Wir hatten auch Compañeros in San Cristobal in dem Projekt, in dem wir gewohnt hatten, die hatten für eine Zeitschrift Interviews in Gefängnissen geführt und auch da kommt es quasi täglich zu Foltermaßnahmen gegenüber politischen Gefangenen und Umweltaktivisten, von denen die dann auch immer wieder mal berichtet hatten. Wobei wir auch da von Menschen reden, die nie rechtskräftig verurteilt wurden, aber schon seit Jahren auf ihren Prozess warten. Ja, heftig. Ja, hat der Tobak, aber vielleicht könnt ihr jetzt auch gleich sagen, also was ihr gemacht habt, ist ja eine Möglichkeit, die Leute vor Ort zu unterstützen, einfach Leute von außen hinkommen, sich das anschauen, das gibt auch den Leuten vor Ort ein bisschen Schutz, die Anwesenheit, könnt ihr aber vielleicht noch ein paar Arten vorschlagen, wie man die Leute vor Ort unterstützen kann, vielleicht auch in ihren Kämpfen. Also ich denke, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man die Menschen vor Ort unterstützen kann. Zum einen haben wir auch gerade erzählt, diese eine Person, die quasi verschwunden ist, daraufhin haben wir den verantwortlichen Politikern E-Mails geschrieben, dass sie und haben eine Stellungnahme dazu gefordert, die wir dann auch bekommen haben. Also ich denke, es ist immer möglich, politisch Druck aufzubauen, vor allem aus dem Ausland auch, weil es von den Politikern leider scheinbar ernster genommen wird, wie von den Menschen dort selbst. Grundsätzlich würde ich aber empfehlen, immer alles nur in Absprache mit den betroffenen Personen zu machen. Ich würde auch prinzipiell nicht einfach hinfahren und so ein bisschen Solidaritätstourismus betreiben, sondern immer nur gezielt nach Absprache mit den Menschen. Man kann sich auf der Website von Zapatisten informieren, auf der Website von den Abejas. Man kann sich auch auf der Seite von dem Menschenrechtszentrum Freibar weiter informieren. Es gibt sehr viele Verteiler, die informieren und immer zu Sachen aufrufen, wie man helfen kann. Aktuell werden zum Beispiel auch alte Smartphones gesammelt für die nächsten Präsidentschaftswahlen, um die angeforderte Stimmzahl zu erreichen. Und ich denke, was man vor allem machen kann, ist auch hier drüber zu informieren und drüber zu sprechen, dass die Lage, in der sich die Menschen befinden, nicht vergessen werden. Ja, ich denke auch, das Wichtigste für die Leute hier ist, oder was die Leute tun können, ist einfach Solidaritätsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, einfach hinfahren, in der Hoffnung, sich da irgendwie zu beteiligen zu können, mit La Lucha Siege oder sonst irgendwas. Wird, glaube ich, auch von den Leuten dort nicht gern gesehen, da das relativ geschlossen ist. Als wir dort waren, muss man sich da auch selbst beim Rat der guten Regierung in den Gemeinden quasi vorstellen. Am Ende wurde man noch Sachen gefragt. Ich denke, das ist von hier auch einfach nur schwer zu beurteilen, da die Leute halt ihren Kampf einfach täglich leben und man sich das gar nicht vorstellen kann, wie konsequent der gelebt wird. Die Regierung versucht dort unter anderem mit irgendwelchen Programmen, die Gemeinden zu spalten, indem sie Betonböden in irgendwelchen Häusern verlegt, um so die Stimmen quasi auf ihre Seite zu ziehen, oder Solarpanels verschenkt, um so Leute zu kaufen. Und die Zapatisten vor Ort nehmen einfach gar keine Programme der Regierung an, versuchen alles autonom und selbst aufzubauen, Schulen, Gesundheitssystem, und lassen sich da auch von niemand reinreden. Und diesen Kampf von außen zu beurteilen, finde ich sehr schwer. Also ich finde es sehr wichtig, sich auch kritisch mit dem neuen linken Präsidenten AMLO auseinanderzusetzen, der natürlich medial sehr schöne Aktionen macht, wie zum Beispiel seinen Chat aufzugeben oder sein Gehalt zu kürzen. Also ich finde es sehr wichtig, das alles kritisch zu hinterfragen und sich anzuschauen, was aber denn bei der indigenen Bevölkerung tatsächlich passiert oder auch ankommt, weil er wirklich sich sehr gegen die Zapatistinnen stellt und ihnen vorwirft, die linke Bewegung zu spalten. Ja, ein weiterer Schritt, den der neue Präsident jetzt plant, ist die Einführung einer Nationalgarde, die dann auch polizeiliche Befugnisse hat, also quasi auch das Militär im Land eingesetzt werden kann, auch im Notfall gegen die eigene Bevölkerung. Ist sicherlich schön gut, was er alles gegen Korruption tun will, aber die Zapatisten sahen das von Anfang an kritisch, da direkt nach der Wahl die Parteien von PRI bis PAN dem neuen Präsidenten gratuliert haben, es teilweise auch Überschneidungen in den Ämtern jetzt gibt, und allein deswegen sagen sie, wenn der neue Präsident die Politik jetzt so radikal ändern wollte, wäre es sehr falsch, wenn die alten Parteien quasi in die gleichen Ämter kommen, also da kann irgendwas nicht stimmen, und allein deswegen sagen die, stehen die dem neuen Präsidenten sehr kritisch gegenüber. Ich möchte noch ergänzen, dass wir gesagt haben, dass die Zapatistinnen eine eigene Präsidentschaftskandidatin aufstellen wollten. Das möchten sie auch weiterhin tun. Ihnen geht es aber bei weitem nicht darum, an die Regierung zu kommen. Sie möchten das zwar machen und sie möchten auch die Mehrheit erlangen und sie möchten, dass ihre Kandidatin wirklich Präsidentin wird, aber sie möchten es nicht tun, um diese politische Macht dann zu nutzen, sondern sie möchten es nur tun, um die Regierung komplett lahmzulegen und quasi handlungsunfähig zu machen, dass die Bevölkerung anfängt, sich selbst zu organisieren und autonom zu werden. Wie man hört, ihr seid ziemlich gut in der Thematik drin. Ihr könntet jetzt wahrscheinlich auch noch eine Stunde drüber reden. Leider muss ich so ein bisschen auf die Zeit aufpassen von der Sendung und würde euch vielleicht so abschließend nochmal ein paar Minuten Raum geben, dass ihr nochmal sagen könnt, was ihr zu dem Thema sagen wollt, oder vielleicht nochmal Tipps gebt, wo sich die Leute weiter informieren können. Was für mich am beeindruckendsten war, ist die Solidarität und der Zusammenhalt unter Zapatistinnen, wie auch aber unter der Zivilgesellschaft der Abejas und auch zwischen diesen und auch im internationalen indigenen Kongress und auch untereinander. Und ich denke, wenn wir wirklich was machen wollen und damit anfangen wollen, dann können wir auch hier in Deutschland damit anfangen. Wir können selbst aktiv werden. Wir können mit unseren Freunden, Nachbarn, Arbeitskolleginnen aktiv werden und solidarisch sein, uns gegenseitig unterstützen, uns autonom organisieren, uns gegenseitig weiterbilden und unterstützen. Und ich denke, da kann jeder bei sich selbst auch anfangen. Und das ist das, was mich am meisten beeindruckt hat oder was ich auch mitgenommen habe, dass die Leute keine krassen Theorien haben, sondern einfach gesagt haben, okay, wir fangen an, uns gegenseitig solidarisch zu unterstützen. Wir wissen noch nicht genau, wie wir was machen wollen, aber wir wollen uns autonom organisieren, wir wollen gemeinschaftlich zusammenleben. Und das fand ich einen sehr schönen Grundgedanken. Ja, für mich war vor allem auch ein Satz prägend, das quasi auch einer der Leitmottos der Zapatisten ist, fragend schreiten wir voran, eben dass sie sich in keine vorgepressten Schablonen pressen lassen und auch nicht die Lösung für die Zukunft haben, sondern sagen, sie versuchen einfach mit ihren eigenen Mitteln, wenn es auch wenig Mittel sind, das aufzubauen, wie sie leben wollen, sich selbst zu organisieren, solidarisch zu sein und einfach schauen, wo es hinführt. Und als wir zum Abschluss unseres Besuchs beim Rat der guten Regierung waren, haben wir natürlich auch gefragt, was können wir machen, wie können wir euch unterstützen. Und sie haben das einfach auch so beantwortet, dass sie gesagt haben, fangt bei euch an, vernetzt euch in eurem Viertel, in euren Kommunen, seid solidarisch. Es gibt Städte, da wohnen die Leute in Häusern, kennen nicht mal ihre Nachbarn. Fangt da vielleicht an, euch zu vernetzen und dann Basisstrukturen aufzubauen. Und das fand ich eigentlich ziemlich interessant. Ja, sehr sympathisch. Dann schön, dass ihr hier wart. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und wir sehen uns. Tschüss. Ciao. Mal wieder so knapp sind und so voll gepackt mit tollen Sachen für euch, haben wir eine kleine Planumstellung, weil sonst werden wir mit der Zeit nicht fertig. Und dann kann ich auch endlich den Musikwunsch spülen. Das wird Ärger geben. Ich werde mich rächen für diesen Stress, den ich jetzt hatte. Jetzt, bevor wir, das ist zur Kategorie, das ist uns wichtig, kommen, die wir dann doch noch einbauen, kommt von Jazzkantine Gehirnzellen. In meinem Kopf ist ein Gefängnis, ein mieses Verlies, wo es dreckig und eng ist. Dann vertickt der Held verfickte Waffen an die dritte Welt und wird nicht hinter wirkliche Gitter gestellt. In Zelle 2 neben ihm sitzt ängstlich mein Lieblingshäftling lebenslänglich. Josef Meyer selbstständig, korrekt und anständig, dreimal jährlich nach Thailand, sozusagen nicht nur geschäftlich, weil man kann da die Knaben schon mit 7 haben. Echt, ich muss kotzen, mir dreht sich der Magen wie bei Zelle 3. Einzelhaft à la Rudolf Hess, mein verkappter Freund und Helfer Gerhard S. Freund der Gewalt, Fan der Waffen-SS. Grüne Schale, brauner Kern, hütet nicht mehr das Gesetz. Zelle 4, hinter verriegelter Tür, bei Wasser und Brot, verbüßt er seine Strafe für seine Demonstrationen von politischer Stärke, in Form von Bombenanschlägen auf Supermärkte. Gehören kranke Werke, ohne jeglichen tieferen Sinn, ohne Chance auf Gewinn. Darum sehe ich in die Zelle 5, da sitzt das völlige Gegenteil. Keine Explosion, doch wenn's um Geld geht, liefer liegen. Weil er steil in der Politik stieg, durch die Lichtausübung von Kritik, feiert er nun Sieg hinter Sieg. Scheißt auf die Republik, denn die schert ihn Dreck. Und die Wählerstimmen sind für ihn nur Mittel zum Zweck. Raus aus dem Paradies, rein in mein Verlies, in ein mieses Gefängnis, wo's dreckig und eng ist. Gestatten, Suliman, mein Name, ich unter Salomonisch ist mein Erst, hier drin gibt's nicht zu lachen, ist nicht komisch, aber auch nicht tragisch. Bin ich nur Dichter und Denker, hier bin ich Richter und Henker, nur richtige Gangster befinden sich in meinem Kerker. Dubiose Richter und paar Winkeladvokaten, die nicht die Wahrheit sagten, aus Lügen Wahrheit machten, die wir nicht einmal erkannten. Ich meine, es ist verschärft, es nervt, wenn Rechtsverdreher auf Seiten von echten Verbrechern schwere Verbrechen besprechen, verwischen es auf Tischen, als wär's normaler Geschlechtsverkehr. Rechts und Gehr kommen damit durch, hab sie gefasst, sitzen auf ewig in meinem Knast. Aus dieser Anstalt kriegt uns keiner mehr raus, auch nicht der beste Anwalt, denn schon bald sind wir auf dem Stuhl mit Starkstrom geschnallt. Auf eiskalt, Bonner Fight und Michael Knight, nur mit einer Flucht in Ketten bleibt uns die letzte Hoffnung auf unsere Freiheit, die Sucht uns zu retten treibt uns. Platz da, lass uns vorbei, Jungs. Wir müssen fix abhauen, mit Tricks Richtung Sound, mit dem Satz rüber auf die Mauer und dann schauen. Beeil dich, ich soll dich als erstes ab, noch ein Faber und der Satz und der Plan klappt. Ja, und dann ab durch die Mitte, direkt nach Hamburg City, sind wir untergetaucht, unerlaubt auf freien Fuß. An alle Gefangenen ihrer Sinne senden wir einen Gruß, also Bonner Fight setzt das Ende und das Clou. Nicht los für alle Straßencrews, Schluss mit diesem Straßenblues. In meinem Kopf ist ein Gefängnis, ein mieses Verlies, wo es dreckig und eng ist. Thank you. Aufstehen, aufstehen, es ist wichtig, ist uns wichtig, ist uns wichtig, aufstehen. Ist uns wichtig. Ist es nicht wunderschön und lustig? Wir mussten ihn unbedingt spielen. Aber jetzt zum eigentlichen Thema. Und zwar, wir hatten ja schon einige Male über Jan berichtet. Das ist ein Genosse aus Nürnberg, der verhaftet wurde, weil er mit 300 anderen Menschen in Klassenkameraden, der direkt von der Berufsschule von der Polizei abgeholt wurde, um abgeschoben zu werden. Also Jan war dabei, mit das zu verhindern. Wurde dann festgenommen und saß in Untersuchungshaft und hatte jetzt oder hätte jetzt am 6. Februar seinen Termin gehabt, also im Gerichtsprozess. Genau, also er war natürlich nicht der einzigste Betroffene, sondern mehrere. Die FDA hatte darauf, als sie davon mitbekommen hat, vor Ort in Nürnberg sind auch, ja auch, ist auch eine Gruppe in der FDA und man kennt da Leute und die sind an und also an die FDA herangetreten und da gibt's ja jetzt auch die Kampagne Ausbruch, Aufbruch, Anarchie, wo viele Infos einfach gesammelt sind, auch zu den anderen Menschen. Also es wurden zum Beispiel andere Menschen, die bei dem Protest waren, wegen sowas wie Widerstand und so weiter, zu Strafen verurteilt worden. Also aber nicht nur Geldstrafen und Arbeitsstunden, sondern halt auch mit Knast. Und das war halt auch bei Jan der Fall, dass sie ihm mit Knast gedroht haben wegen Widerstand. Was ein Fun Fact ist vielleicht, wenn man das so sagen kann. Das ist jetzt erst möglich seit dem letzten bayerischen Versammlungsgesetz. Das ist schon mal so eine Vorschau, was auch wir in Baden-Württemberg oder in Niedersachsen und so, wo es jetzt überall darum geht, neue Polizeigesetze zu geben, was uns blühen wird, wenn wegen Widerstand. Also ich meine, wir wollen das jetzt nicht juristisch auseinandernehmen, was das eigentlich ist und so weiter, einfach nur, dass es eine Schweinerei ist. Aber vielleicht genau am 6.2. hätte ein Berufungsprozess stattfinden sollen für Jan. Vielleicht kannst du was dazu sagen. Genau. Jetzt noch eine Kurzinfo zum Berufungsprozess. Die Kurzinfo stammt vom 7.2.2019. Noch bevor der Berufungsprozess gegen Jan am 6.2. gestartet hat, erreichte die über 40 Unterstützerinnen die Nachricht, dass sich Staatsanwaltschaft und Verteidigung auf die Rücknahme der Berufung geeinigt haben. Es kam daher nicht zu einer Verhandlung. Das Urteil gegen Jan aus erster Instanz ist dadurch nun rechtskräftig. Geldstrafe über 90 Tagessätze à 30 Euro wegen angeblichem Widerstand. Eine Haftstrafe steht gegenwärtig also nicht mehr im Raum, es gibt aber noch keine Entscheidung über einen Bewährungswiderruf. Genau, das Ganze findet ja nochmal unter der Homepage, die Adresse ist ausbruchaufbruch.noblogs.org. Oder schaut unter lka.tumblr.com nach, auf unserer Homepage, da findet ihr auch den Soli-Aufruf von der FDA zum Beispiel für Jan oder auch, wir hatten ja vor Monaten schon mal eine Transpi-Aktion für Jan gemacht und aber auch Flyer verteilt, das hatten wir diesen Montag auch gemacht und eine Pressemitteilung dazu geschrieben. Also das findet ihr alle auf der Seite. Informiert euch, schaut auch weiterhin nach, weil man kann ja nie wissen, wie sich so Geschichten weiterentwickeln. Ja. Ja, und jetzt haben wir eigentlich auch noch 3 Minuten. Wir können uns jetzt hier vielleicht verabschieden und noch Musik spielen. Was haltet ihr davon? Ja, finde ich gut. Genau, und wir hoffen natürlich, dass euch die Sendung gefallen hat und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Genau, also uns hört ihr wieder in 2 Monaten. Nächsten Monat ist ja wieder die FAU dran. Tschüss. Tschüss. am Land. Allwissende, ohne Verstand, Ignoranz, beherrscht das Land. Ignoranz, bringt das Ignoranz. Doch sie tun mir fast schon leid in ihrer Selbstgefälligkeit. Sie sind nicht mehr als Narren mit einem klugen Gesicht. Sie wissen rein gar nichts über dich und über mich. Ignoranz beherrscht das Land.